بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Wir beginnen mit dem Namen Allahs, Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit und dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Wer von Allah azza wa jalla recht geleitet wird, der ist fürwahr recht geleitet, und wer von Allah azza wa jalla in die Irre geleitet wird, für den wirst du niemanden finden, der ihn recht leiten kann. Die wahrhaftigsten Worte sind die Worte Allahs. Und die beste Rechtleitung ist die von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und jede Neuerung ist ein Irrtum. Und jeder Irrtum ist für die Hölle bestimmt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mich und euch davor schützen und bewahren. Und uns zu Menschen machen, die ihre Religion, so wie sie sie aus authentischen Quellen gelernt haben, auch weitergeben, ohne daran etwas verändert zu haben, egal ob es durch Hinzufügung, durch Verringerung oder durch einen Austausch ist. Allahumma, Amin, wenn Allah dieses Gebet von uns erhören. Meine lieben Geschwister, nachdem wir zuletzt im 30. Unterricht das Thema As-Sulh, die Versöhnung, abgeschlossen haben, kommen wir heute zu einem weiteren Thema, das auch natürlich mit diesen ganzen Themen im Zusammenhang steht, und zwar der Hajr. Hajr auf Arabisch bedeutet Entmündigung. Und der Zusammenhang ist natürlich deutlich ersichtlich, denn es kann ja sein, dass es nach einem zum Beispiel Kaufvertrag oder Darlehensvertrag oder was auch immer zu einem Rechtsstreit kommt. Und die Leute, wenn sie sich einigen, dann haben wir vielleicht eine Form von Sulh. Aber wenn sie sich nicht einigen, dann kann es natürlich sein, dass das Konsequenzen hat. Und eine dieser Konsequenzen könnte eben die Entmündigung sein. Und deswegen ist es sinnvoll, dieses Thema im Anschluss zu As-Sulh zu besprechen. Dieses Thema gehört auch zu den Ni'am von Allah subhanahu wa ta'ala und zur Vollkommenheit dieser Scharia, da sie tatsächlich alle Aspekte des Lebens und des Zusammenlebens berücksichtigt hat. Und durch das Thema Al-Hajr wird das Allgemeinwohl bewahrt und es wird der Schaden wird in Schranken gewiesen. Das heißt, er breitet sich nicht mehr aus, als er sich ausbreiten könnte. Was bedeutet Hajr und woher kommt das her? Das Wort Hajr ist ein Substantiv des Verbes Hajara. Und Hajara im Arabischen bedeutet abhalten oder auch verbieten. Verbieten, was wir kennen meistens als Harrama oder Mana'a. Ja? Also Hajara bedeutet auch verbieten, jemanden abhalten. Und ihr kennt die Kaaba. Und bei der Kaaba gibt es auf der gegenüberliegenden Seite, von der Seite, die vom schwarzen Stein, vom Jugendstein eingegrenzt wird. Die andere Seite das sind ja die zwei Seiten, die nicht auf den Grundmauern Abrahams stehen. Und diese Stelle, dahinter befindet sich ein Teil, etwa 6 Ellen groß, der zur Kaaba gehört. Warum? Weil die ursprüngliche Bauweise eigentlich größer gewesen ist in diese Richtung. Und heutzutage befindet sich dort eine kleine Mauer. Und der Sinn dieser Mauer ist, die Leute, die Tawaf machen, abzuhalten, dieses Gebiet zu betreten. Denn wenn sie dort durchlaufen würden, hätten sie die Kaaba nicht umkreist. Das ist das Problem an der Geschichte. Und deswegen nennt man diesen Teil Hijr. Warum? Weil es auch, also Hijr kommt von der gleichen Wortwurzel wie Hajr, kann man sich gut vorstellen, ne? Weil Ha und Hi, das ist ja im Arabischen sind das, oder im Deutschen wäre das ein Vokal, also Ha und dann ist ein A oder Ha und dann ein I im Deutschen, wenn man es umschreiben würde. Im Arabischen ist es einfach eine Fatha und eine Kasra. Ja? Aber die Wortwurzel ist das gleiche. Und Hijr ist eben der Ort, vor dem man sich fernhalten soll oder den man nicht betreten soll beim Tawaf. auch Allah subhanahu wa ta'ala beschreibt, im Koran sagt er, هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ. Und das heißt sinngemäß übersetzt, liegt hierin nicht ein Schwur für Leute, die Hijr besitzen. Und Hijr ist der Verstand. Hijr ist der Verstand, ist der Aql. Und warum nennt man den Aql oder den Verstand auch Hijr? Warum? Weil der Verstand diejenige Person, die ihn besitzt, von dem abhält, was man als Mensch normalerweise nicht tun sollte. Deswegen bestreitet man jemanden, der vernünftig handelt, als jemand mit Verstand, jemand mit Aql, jemand mit Hijr. Und jemand, der alles macht, ob erlaubt, ob verboten, ob sittlich oder unsittlich, würde man ihn als unvernünftig bezeichnen, jemand, der eben kein Hijr hat. Das ist die sprachliche Seite dieser Angelegenheit. Ansonsten, religiös gesehen, verstehen wir darunter die Entmündigung einer Person hinsichtlich ihres Mal. Die Entmündigung einer Person hinsichtlich ihres Mal. Und Mal, wie ihr wisst, darunter verstehen wir alles islamisch wertvolle. Und wenn jemand hinsichtlich seines Mal entmündigt ist, das hat schwerwiegende Konsequenzen, weil das bedeutet, alles, was er mit seinem Mal anstellt, ist ab sofort Fasid. Und dazu gehört das Kaufen, das Verkaufen, das Mieten, das Vermieten, das Schenken. All diese Angelegenheiten sind somit natürlich nicht rechtens. Warum? Weil die Bedingung all dieser Angelegenheiten ist, oder eine Bedingung all dieser Angelegenheiten ist, was? Ist, dass derjenige, der auch das Recht dazu hat, das mit dieser Ware oder mit diesem Mal anzurichten. Die Person, die entmündigt worden ist, nennen wir im Arabischen Mahjur alayh. Mahjur alayh. Und wir sagen, der Einfachheit halber nennen wir ihn ab jetzt den Mahjur. Okay? Nennen wir einfach, wenn wir nicht zwei Wörter haben, nennen wir. Tayyib, was ist die Gesetzlichkeit? Was ist die Grundlage der Gesetzlichkeit? Das ist wichtig, denn normalerweise, der Prophet alaihissalatu wassalam sagte, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haram. Er sagt, wahrlich, euer Vermögen, euer Leben oder Blut wortwörtlich, eure Würden, all diese Dinge sind unter euch strengstens verboten oder sind verletzlich. Ja? Das heißt, Grundlage ist, diese Dinge sind unantastbar. Aber hier haben wir jetzt plötzlich eine Sache, eine Ausnahmeregel. Wir haben eine Ausnahmeregelung. Plötzlich ist diese Sache antastbar geworden in bestimmter Hinsicht. Und deswegen brauchen wir dafür einen Beweis, weil ursprünglich gesehen ist es haram, das Vermögen anderer Menschen anzutasten oder darüber zu verfügen, ohne dass man es einem gehört. Der Beweis dafür ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala im Koran Karim gesagt hat, in Surat An-Nisa, Vers Nummer 5, sinngemäß übersetzt, und gebt nicht den Toren euren Besitz. وَلَا تُؤْتُ السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ. Und gebt nicht den Toren euren Besitz, den Allah, das heißt den Besitz, den Allah euch zum Unterhalt bestimmt hat, sondern versorgt sie, die Weisen davon, und kleidet sie und sagt zu ihnen geziemende Worte. Insofern, Allah subhanahu wa ta'ala hat uns verboten, den Unvernünftigen und den Schwachsinnigen ihr eigenes Mal auszuhändigen. Es geht um ihr eigenes Mal. Und warum dürfen sie darüber nicht verfügen? Naja, weil er sie als schwachsinnig und unvernünftig bezeichnet hat. Das heißt, diese Eigenschaft ist der Grund, warum sie über ihr eigenes Vermögen nicht verfügen dürfen. Das heißt also, hier erkennen wir, warum hat Allah subhanahu wa ta'ala, zu welchem Zweck wurden die Schwachsinnigen hier entmündigt? Antwort: zu ihrem eigenen Gunsten. Zu ihrem eigenen Gunsten, weil sie nicht wissen, damit umzugehen. Und wie wir gleich sehen werden, es kann sein, jemand wird entmündigt zu seinen eigenen Gunsten, aber es kann auch sein, dass jemand entmündigt wird zugunsten anderer. Manchen Menschen hat Allah Azza wa Jal die Fähigkeit gegeben, vernünftig mit dem Vermögen umzugehen. Und was bedeutet vernünftiger Umgang mit dem Vermögen? Dieser bedeutet zwei Aspekte. Aspekt Nummer 1 ist der religiöse und Nummer 2 ist der weltliche. Der religiöse bedeutet, dass man sein Geld nicht für Verbotenes ausgibt, sondern nur für Dinge, die mubah sind oder mit denen Allah zufrieden ist. Der zweite Aspekt ist der weltliche. Und der weltliche bedeutet, dass man den Wert dieser Güter kennt und ihn deswegen nicht für weniger als seinem eigenen Wert hergibt, austauscht, verkauft, einkauft, wie dem auch sei. Das heißt, man lässt sich nicht reinlegen. Man lässt sich nicht reinlegen, aufs Ohr hauen. Und dazu gehört auch, dass man nicht mit seinem Vermögen verschwenderisch umgeht. Es gibt viele Gründe, warum jemand mit seinem Vermögen nicht vernünftig umgeht. Und dazu kann es gehören, dass er zu alt ist. Also weil er eben zu jung ist, 3 Jahre, 4 Jahre, oder weil er zu alt ist. Und wenn er zu alt geworden ist, kehrt er mehr oder weniger wieder zurück zu seinem Anfangsjahr. Das heißt, er ist entweder zu unreif oder zu alt. Und das kann auch natürlich krankhaft bedingt sein, wenn jemand geisteskrank geworden ist oder geistig zurückgeblieben ist. All das sind verschiedene Gründe. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat für diese Personengruppen bestimmt, dass sie entmündigt werden und gleichzeitig, dass für sie eine Person eingesetzt wird, die sich um sie kümmert. Und die Person, die sich um eine andere kümmert, nennt man den Wali. Weil der Wali ist derjenige, der einem nahe steht, und das ist derjenige, der sich um einen kümmert, der für einen eingesetzt ist. Und jemand könnte einen Einwand haben und sagen, die Scharia ist doch laut euch Muslimen dafür da, für das Wohl der Menschen da. Und das Thema von Al-Hajr ist eindeutig ein Nachteil für den Mahjur, eindeutig ein Nachteil für den Betroffenen, den Entmündigten. Und die Antwort darauf lautet, dass die islamische Religion abwägt, wenn es um Vorteile und Nachteile geht, wenn es um Nutzen und Schaden geht, dann achtet die Religion darauf, dass immer der größtmögliche Nutzen herbeigeführt wird und der größtmögliche Schaden abgewendet wird. Und wenn jemand sagt, ich schaue auf die Person, die entmündigt worden ist, und betrachte ihren Schaden, dann sagen wir, erweitere dein Blickfeld und schau nicht nur auf die Person, die entmündigt worden ist, sondern schau auf sein Umfeld. Schau auf sein Umfeld, das Schaden erleiden kann, wenn sie nicht entmündigt würde. Oder noch besser, wenn es um die Person, wenn sie entmündigt worden ist aufgrund ihrer selbst, dann schau auf den Schaden, den die Person treffen könnte, wenn sie nicht entmündigt würde. Ja. Insofern sehen wir, selbst wenn es einen Schaden gäbe, so ist dieser Schaden im Vergleich zu dem Schaden, dass die Person oder die Gemeinschaft treffen könnte, viel geringer und deswegen grundsätzlich zu vernachlässigen. Und das ist vergleichbar mit einem, du kannst es auch vergleichen mit einer Gefängnisstrafe. Eine Gefängnisstrafe ist mit Sicherheit ein Nachteil für den Betroffenen. Allerdings, wenn er nicht therapiert wird, dann kann es sein, dass er zu einem Wiederholungstäter wird. Und wenn er die Freiheit genießt, so ist es wiederum eine Einschränkung der Freiheit der anderen Menschen, die um ihn herum hausen. Insofern müssen wir das gesamte Bild betrachten und nicht nur die einzelne Person. Es gibt verschiedene Kategorien des Hajr, die wir gerade eben schon erwähnt haben. Kategorie Nummer 1 ist, dass eine Person zu ihrer eigenen Gunst, zu ihren eigenen Gunsten entmündigt wird. Und Kategorie Nummer 2 ist, dass eine Person zugunsten anderer entmündigt wird. Zur ersten Kategorie gehören beispielsweise Waisenkinder, Geisteskranke, Schwachsinnige. All diese Leute, die, wenn sie handeln würden, würden sie sich selbst schaden, man könnte sie reinlegen, man könnte ihnen etwas viel teurer verkaufen, als es eigentlich ist, und so weiter und so fort. Die zweite Kategorie das heißt diejenigen, die entmündigt werden zugunsten anderer Menschen, das sind zum Beispiel der Muflis. Der Muflis ist derjenige, der pleite ist, der bankrott ist, wie zum Beispiel also jemand, dessen Schulden sein Kapital übersteigen und so weiter und so fort. Das heißt, das sind Menschen, die entmündigt werden zugunsten anderer. Jemand hat 2 Millionen Euro Schulden, aber den Wert seiner Sachen, die er besitzt, ist nur 500.000 Euro wert. Seine Schulden übersteigen sein Kapital. Und dann schauen wir uns natürlich an, in welchem Fall dann hier der Richter die Entmündigung anordnen würde. Eine weitere Kategorie, die auch zu dieser zweiten Gruppe gehört, ist der Todkranke. Der Todkranke, derjenige, der also im Sterben liegt, bei dem man davon ausgeht, dass er an dieser Krankheit demnächst sterben wird, weil man dafür keine Heilung kennt. Auch hier, wie wir noch sehen werden im entsprechenden Kapitel, hat Allah subhanahu wa ta'ala diese Person nicht ganz entmündigt, aber eingeschränkt entmündigt und ihr maximal zugestanden hat, über ein Drittel ihres Vermögens noch zu bestimmen. Darüber hinaus darf sie nichts machen, weil wenn sie darüber hinaus bestimmen würde, dann besteht die Gefahr, dass sie den Erben schadet. Und deswegen darf sie dann nur... Das wäre jetzt ein Beispiel für nicht eine vollkommene Entmündigung, sondern für eine teilweise Entmündigung. Denn es ist zwar ein Schaden, ist so ein Schaden, dass er nur noch über einen Teil seines Vermögens verfügen darf, aber die Armen... Verwandten reich zu hinterlassen oder die Verwandten etwas zu geben, ist wertvoller, als es fremden Menschen zu geben. Ja. Und deswegen, Allah subhanahu wa ta'ala, sehen wir hier, im Endeffekt ist es immer zugunsten des Entmündigten. Weil wenn du jemanden, gerade im Fall des Sündigen, jemanden sündigen lässt, dann ist es ja kein Vorteil für ihn, auch wenn er sich eingeschränkt fühlt, aber letztendlich, wir verbinden das Jenseits mit dem Diesseits, also wenn du nur das Diesseits betrachtest, dann ist natürlich die Sache unvollkommen. Aber wenn du das Jenseits mit betrachtest und schaust, was der Ausgang aller Dinge ist, dann ist es zu seinen Gunsten gewesen und nicht zu seinem Nachteil gewesen. Schauen wir uns das erste Beispiel einer Person an, die entmündigt wird, und zwar zugunsten anderer. Zugunsten anderer. Natürlich die meisten Fälle in der Realität sind, dass jemand entmündigt ist zu seinen Eigengunsten. Warum? Weil jeder von uns durchläuft die Phase eines kleinen Kindes und wird immer irgendwann erwachsen. Und viele Menschen erreichen auch das hohe Alter. Ja? Aber dass man dazwischen irgendwann mal entmündigt wird zugunsten anderer, das ist eher selten der Fall. Und das ist vielleicht der Grund, warum der Autor auch das zuerst erwähnt hat, weil es eher selten ist, damit man eher darauf achtet. Weil die anderen Sachen sind selbstverständlich. Keiner von uns würde sagen, ein Einjähriger kann mit seinem Geld machen, was er möchte. Keiner würde das sagen. In keinem vernünftigen Gesetz. Der erste ist der Muflis, das ist der Zahlungsunfähige, der Bankrotte, der Pleite ist. Jemand, der Muflis ist, den dürfen wir nicht zur Begleichung seiner Schulden auffordern. Jemand, der Muflis ist, den dürfen wir nicht zur Begleichung seiner Schulden auffordern, denn wenn wir das machen würden, würden wir von ihm etwas verlangen, wozu er gar nicht imstande ist. Und Beispiel, jemand kauft regelmäßig in einem Laden ein und immer auf Rechnung, nimmt sich Brot für 1 Euro auf Rechnung, nimmt sich Wurst auf Rechnung, nimmt sich Zeitung auf Rechnung und so weiter und so fort und hat sich dann irgendwann dann 1000 Euro angesammelt und er kann diese Schulden nicht begleichen, weil er zwischenzeitlich verarmt ist. Er hat gedacht, er wird das machen können, aber er hat vielleicht einen Unfall gemacht, muss deswegen Schulden bezahlen und er kann es nicht mehr begleichen, diese Rechnung. Der Ladenbesitzer reicht jetzt eine Klage ein und wenn der Richter feststellt, dass der Schuldner Muflis ist, muss er den Ladenbesitzer auffordern, abzuwarten. Es gibt keine andere Möglichkeit, er kann ihn nicht, wo nichts ist, kann man auch nichts holen. Ne? Wer nichts hat, kann auch nichts geben. Und Allah Azza wa Jalla sagte, وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ. Und wenn er das heißt der Schuldner. Und wenn der Schuldner in Schwierigkeiten ist, dann sei ihm Aufschub gewährt, bis eine Erleichterung eintritt. Allah sagt dann noch zusätzlich, وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Und dass ihr es, das heißt die Schulden, dass ihr es auf, als Almosen erlasst, ist besser für euch, wenn ihr es nur wüsstet. Also nicht nur, dass der Gläubiger angehalten wird, seine Schulden nicht einzufordern, weil da nichts, eh nichts da ist, ist er angehalten, jetzt ihm sogar noch einen Teil der Schulden oder ganze Schulden zu erlassen. Ja, sehen wir, das ist die Vollkommenheit der islamischen Gesetzgebung. Warum? Weil sie verbindet Recht mit gutem Charakter. Zu denjenigen Taten, die Allah subhanahu wa ta'ala am meisten liebt, gehört es, einem Muflis das Leben leicht zu machen. Abu Huraira radiallahu anhu berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wer einem Muslim eine Sorge in dieser Welt wegnimmt, dem nimmt Allah eine Sorge am Tag der Auferstehung weg. Wer es jemandem leicht macht, der in einer Klemme ist, dem wird Allah es im Dies und Jenseits leicht machen. Und wer einen Muslim deckt, den deckt Allah im Dies und Jenseits. Und dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Allah hilft einem Diener, solange er seinem Bruder hilft. Darüber hinaus ist es erst recht verboten, einen Muflis einzusperren. Denn es geht ja hier, noch einmal, nicht um eine Person, die Geld hat und Geld nicht und nicht seine Schulden begleichen will. Es geht um eine Person, die kein Geld hat. Festgestellt worden ist vom Richter, er kann seine Schulden nicht begleichen. Insofern wäre es ein Unrecht. Allah sagt uns, wir sollen warten und wir tun ihm in diesem Fall Unrecht. Ansonsten, das wäre ein anderer Fall. Darüber reden wir doch inshallah, wenn eine Person Geld hätte, aber sich weigert, die Schulden zu begleichen, das ist natürlich ein Vergehen, Gott bewahre, und ein schwerwiegendes Vergehen. Na, auf jeden Fall, der Schuldner, entsprechend, wenn wir jetzt betrachten, das Geld, was er hat, und die Schulden, die er hat, da haben wir drei Fälle. Entweder er hat mehr Geld als Schulden, oder weniger, oder gleich viel. Das sind die drei denkbaren Möglichkeiten. Fall Nummer 1, sein Vermögen ist mehr als seine Schulden. In diesem Fall wird der Schuldner nicht entmündigt. Es gibt kein Hajr. Wenn der mehr Geld hat, als er eigentlich Schulden hat, macht das Entmündigen, wäre ihm gegenüber unfair und macht keinen Sinn. Weil das Geld ist ja da. In diesem Fall fordert der Richter ihn zum Begleichen der Schulden auf unter zwei Bedingungen. Und wenn jemand mehr Geld hat als Schulden, der Richter nicht automatisch urteilt, sondern nur unter zwei Bedingungen. Bedingung Nummer 1, er weigert sich, die Schulden zu bezahlen. Und das ist auch wichtig, gibt es im deutschen Gesetz auch, dass jemand praktisch beweist, dass er einen guten Willen hat oder beweist, dass er seine Schulden bezahlen möchte. Und wenn es nur wenige sind und wenn er nur auf 10 Euro von seinen 1000 Euro monatlich begleicht, aber dadurch beweist er, dass er zahlungswillig ist. Ja? Also Nummer 1, er muss sich weigern, seine Schulden zu bezahlen. Und Nummer 2, die Gläubiger reichen die Klage ein. Die Gläubiger, weil sie sind diejenigen, denen es gehört eigentlich. Ne? Sie, gegenüber sie hat er die Schulden. Beispiel, A schuldet B bis Ende Ramadan 1000 Euro. A schuldet B bis Ende Ramadan 1000 Euro. Bis Ende Ramadan heißt, er muss sie eigentlich erst Ende Ramadan bezahlen, vorher nicht. Ramadan ist vorbei und jetzt fordert ihn B auf, seine Schulden zu begleichen. A hat genug Geld, ja, aber er weigert sich. Und deswegen klagt jetzt B. Jetzt sind die zwei Bedingungen erfüllt, weil er hat sich geweigert und B hat die Klage eingereicht. Ja. Jetzt natürlich in diesem Fall, was würde der Richter jetzt machen? Er würde die Wertsachen von den, einen Teil des Mal von A verkaufen, um dadurch die Schulden bei B zu begleichen. Wobei natürlich der Richter das nicht unbedingt selbst macht, weil er nicht zufällig gerade sich auskennt bei diesen Sachen, sondern er übergibt diese Sache einer Person, die sich damit auskennt, damit auch B nicht Unrecht geschieht, indem seine Wertsachen unter dem Preis verkauft werden. Okay? Das heißt, es werden so viele Wertsachen von A verkauft, bis die Schulden bei B beglichen. Das mal ganz grob so gesagt. Wir schauen uns gleich jetzt noch ein bisschen detaillierter. An diesem Beispiel war aber entscheidend, dass es fällige Schulden sind. Das ist eine Voraussetzung, die wir jetzt gerade stillschweigend gemacht haben. Schulden müssen fällig sein. Ansonsten, wenn er vor Ende von Ramadan das verlangt hätte, hätte der Richter ihm gesagt, du hast kein Recht darauf. Fall Nummer 2, er hat weniger Vermögen als Schulden. Das ist das Problem. Er kann seine Schulden nicht begleichen, selbst wenn er alles hergeben würde. Wenn es fällige Schulden sind, dann ist es auch wieder erst interessant. Und dann in diesem Fall könnte der Richter den Hajr beantragen. Der könnte die Entmündigung beantragen. Warum? Weil hier der Gläubiger hat Anspruch, er besteht darauf und also hat Anspruch, das heißt, sie sind fällig und er besteht auch darauf und hat die Klage eingereicht, die Bedingungen sind alle erfüllt, dann kann der Richter jetzt den Hajr beantragen, den Hajr anordnen und dann verfügt er über sein Vermögen nur noch stark beschränkt, wie wir gleich sehen werden, inshallah ta'ala. Dritter Fall, er hat genauso viel Vermögen wie Schulden. Er hat genauso viel Vermögen wie Schulden. In diesem Fall sind die Gelehrten, rahimahumullah ta'ala, geteilter Ansicht, wie man erwarten kann bei Grenzfällen. Manche sind der Ansicht, dass er auch hier entmündigt wird. Und andere sagen, dass der Richter die Person nicht entmündigen darf, sondern ganz normal zur Aufforderung der Schulden, zur Begleichung der Schulden auffordert. Und diese zweite Ansicht ist auch die stärkere Ansicht und auch den Grundregeln näher. Denn wir haben gesagt, dass grundsätzlich das Vermögen der Menschen unantastbar ist. Und deswegen, wenn wir an der Grenze sind und uns nicht sicher sind, kehren wir zu dem zurück, was normalerweise der Fall ist. Normalerweise der Fall, dass man das Vermögen anderer nicht antasten darf und auch der Richter darf nicht ohne Grund einfach das Vermögen anderer Menschen antasten. In den vorausgegangenen Fällen haben wir immer vorausgesetzt, dass es nur einen Gläubiger gibt oder wenn es mehrere gab, dass sie sich alle einig sind und sie alle den Schuldner zum Begleichen der Schulden auffordern. Also wenn eine Person bei mehreren Leuten Schulden hat, ist die Frage, müssen alle Personen den Antrag beim Richter stellen oder reicht es, wenn eine Person den Antrag stellt? Weil, wenn eine Person, also das Problem ist, wenn nämlich eine Person bei drei Leuten Schulden hat, eine Person A hat Schulden bei B, C und D. Jetzt kann es sein, dass B und C, aber wir gehen jetzt davon aus, dass die Schulden so hoch sind, dass auch wenn er alles hergeben würde, würde es nicht reichen. Also es muss jetzt der Fall sein, wo man Hajr beantragen darf. Okay? Aber jetzt B und C sagen, wir möchten Hajr beantragen. Warum sollten sie das machen? Der andere hat doch nicht. Ja, aber er hat noch etwas. Er hat ja nicht nichts. Er hat etwas. Und wenn er etwas hat, dann möchten wir ja auch noch etwas vom Kuchen haben. Richtig? Und wenn es nur etwas ist. Aber wenn sie noch länger warten, dann ist gar nichts mehr da. Okay? So, in diesem Fall jetzt, was geschieht? B und C wollen. D will aber nicht. Warum? Weil D sagt, ich habe eine Tijara laufen mit A. Und ich gehe davon aus, beim nächsten Sommerschussverkauf wird er wieder sein Geld bekommen. Und er wird Gewinn machen. Und ich möchte meinen Gewinn haben, vollkommen. Das heißt, D hat ein Interesse daran zu warten, B und C haben kein Interesse daran zu warten. Das ist das Problem an dieser Geschichte. Ja? Ja. Und deswegen sagen manche Ulama, rahimahullah ta'ala, dass es ausreicht, dass eine einzige Person, ein einziger Gläubiger diesen Antrag stellt und dass nicht alle zustimmen müssen. Ja. Beispiel, ein Gläubiger hat 50.000 Euro zu bekommen, ein anderer hat aber 60 zu bekommen. Und es beantragt nur der mit den 50.000 den Hajj. Und nach der einen Ansicht wird eben dieser Antrag abgelehnt. Und beide Ansichten, wie ihr seht, sind begründbar. Ja, weil der eine will wenigstens noch irgendwas haben von dem, was ihm zusteht. Und der andere sagt, nee, ich gehe davon aus, dass er bald was haben wird. Und diese zweite Ansicht scheint aber den Grundsätzen näher zu sein. Ja, also das heißt, die Ansicht, dass auch ein Teil der Gläubiger ausreicht. Dass wenn ein Teil der Gläubiger den Antrag stellt, dass dann der Antrag auch durchgeht. Es ist mustahab, die Sache publik zu machen, wenn es zum Hajj kommt. Hajj kommt, nennt man Ishar. Ishar heißt Bekanntgabe oder Bekanntmachung. Das heißt, dass man Konkurserklärung macht. Ja, das heißt, dass man Bekannte gibt in der Zeitung, auf dem Marktplatz, wo auch immer, je nachdem, welche Gesellschaft man sich befindet, dass die Person so und so bankrott ist. Dass die Firma so und so pleite gegangen ist. Das hat mehrere Vorteile. Offensichtlich, dass die Leute aufpassen, mit wem sie noch Geschäfte machen. Und natürlich, dass, falls es noch andere Leute gibt, die ebenfalls Geld noch zu bekommen haben, dass sie sich jetzt anschließen, damit eben das, was da ist, gerecht verteilt wird. Was sind die Folgen des Hajr? Die Folgen des Hajr ist, dass derjenige, über den der Hajr ausgesprochen ist, das heißt der Mahjur, nicht mehr über sein Vermögen verfügt. Also alles, was er jetzt macht, kauft, verkauft, vermietet, spendet, verschenkt, all diese Handlungen sind Fasid. Und dann kommen wir zu einem Problem. Und zwar dem sogenannten Schuldengeständnis oder Schuldeniqrar nach dem Hajr. Das heißt, wir haben jetzt eine Person, die Mahjur ist. Wir haben eine Person, die entmündigt worden ist. Und jetzt behauptet dieser Mahjur, die Person so und so ist auch ein Gläubiger. Die Person so und so ist auch ein Gläubiger. Was passiert dadurch? Natürlich, der Kuchen der anderen Gläubiger wird kleiner. Das ist ein Problem. Warum haben wir jetzt ein Problem? Weil, stopp, man könnte doch sagen, es ist eine Behauptung. Es ist eine Behauptung, aber es ist ein Geständnis. Und ein Geständnis ist normalerweise der stärkste Beweis, den man sich vorstellen kann. Weil er sagt sich, ich habe noch mehr Schulden, als ihr gedacht habt. Und das macht ja kein Vernünftiger, normalerweise, richtig? Und das ist jetzt ein Problem. Wir sagen, diese Form von Iqrar, diese Form von Geständnis, ist sahih, ist gültig. Warum? Weil er gesteht, Schulden zu haben. Wir brauchen keinen besseren, wir brauchen keinen Zeugen, das ist der beste Beweis, den wir haben. Er gibt es zu. Aber es ist vorbelastet. Weil die Gefahr, dass er hierdurch an sein eigenes Geld über eine andere Person, zwar der er gerade das Geld zusteht, gelangen möchte, unrechtmäßigerweise, weil die können ja unter sich was ausgemacht haben. Wenn ich einer Person 1.000 Euro schulde, dann hat sie von mir 1.000 Euro zu bekommen, richtig? Wenn eine zweite Person dazukommt und ich gebe zu, sie schuldet mir, ich schulde ihr auch 1.000 Euro, dann hat sie von mir auch 1.000 Euro zu bekommen, richtig? Wenn nur 100 Euro da sind, dann verteile ich die 100 Euro im Verhältnis 1:1, trägt jeder 50 Euro und salam alaikum. Aber wenn ich zugebe, dass der andere von mir 1.000.000 Euro zu bekommen hat, da haben wir plötzlich ein Verhältnis von 1:1.000. Was bleibt denn dann noch übrig von dem, der eigentlich 1.000 bekommen sollte von den 100? Also fast nichts. wenn ich nicht falsch gerechnet habe, dann 0,1 Euro. Ja. Also ich habe mal sowas gerechnet, hat ein Mathematiker nachgerechnet und dann war es falsch. Ja. Aber es ist nicht so wichtig. Entscheidend ist, ihr seht, ich kann jetzt Leute reinbringen, mein Bruder, meine Schwester, mein Onkel, mein Freund, mein Nachbarn und so. Deswegen sagen wir, dieser Iqrar ist sahih, aber er ist nicht rechtskräftig. Das heißt, er ist nicht rechtskräftig, das heißt, wir setzen ihn nicht um. Wann setzen wir ihn um? Später, wenn du wieder Geld hast. Okay? Später, wenn du wieder Geld hast, dann setzen wir ihn in Kraft. Deswegen, er ist nicht schlauer als das Gesetz. Er wird das Gesetz nicht umgehen durch diese Art. Ja, was machen wir denn? Wir haben ja gesagt, seine Handlung ist ungültig. Das heißt, wenn er kauft und verkauft zum Beispiel. Aber wenn es trotzdem stattfindet, wenn jemand trotzdem, weil du weißt ja nicht, wer entmündigt ist und nicht entmündigt ist, also es wird auch publik gemacht. Früher ist man durch den Markt geritten, hat bekannt gegeben, der so und so ist pleite. Okay? Aber heutzutage und auch damals muss es ja nicht jeden erreichen. Auch wenn du es in die Zeitung schreibst, muss es nicht jeden Menschen erreichen. Deswegen ist die Frage, wie gehen wir damit um, wenn er dann einen Kaufvertrag eingeht mit jemandem. Er hat ja nichts mehr zu verlieren, weil er hat ja eh nichts mehr. Ja? Und er könnte es ja böswillig machen. Was ist mit der anderen Person? Die andere Person unterscheiden wir. Wenn diese Person von diesem Hajar wusste, es ist eine Sache, und wenn sie nicht davon wusste, ist eine andere Sache. Wenn sie nicht davon wusste, dann hat sie das Recht, vom Kaufvertrag zurückzutreten. Und das ist auch vernünftig, denn du handelst, denn du kaufst gerade etwas von einer Person, die nichts hat. Oder sie hat etwas, aber sie verfügt darüber gar nicht. Und Voraussetzung für die Gültigkeit eines Bay'ah-Vertrages ist, dass man kamil al-tasarruf ist. Das heißt, dass man also in Bezug auf die Ware, dass man vollkommen verfügt über die Ware, dass sie einem gehört und dass man auch über sie verfügt. Ja, also es kann sein, dir gehört 1000 Euro, aber du weißt nicht, wo du sie hingemacht hast. Ja, kann sein, dir gehört ein wichtiger oder wertvoller Ring, aber du weißt nicht, wo er ist. Das bringt mir nichts. Beides muss da sein. Du musst dir gehören und du musst auch ihn zur Verfügung haben. Der zweite Fall ist, dass man von dem Vertrag wusste und trotzdem den Vertrag eingegangen ist. Dann ist man selbst dafür schuld und trägt die Konsequenzen seiner Handlung. Und das bedeutet, dass man einer von vielen Gläubigern wird, die ebenfalls etwas zu bekommen haben. Man geht praktisch in diesen Pool hinein und wenn man Glück hat, bekommt man noch etwas ab, je nachdem, wie hoch die Schulden sind. Wenn jetzt das Vermögen eingefroren worden ist, also dieser Hajr hat stattgefunden, dann ist es, wie gesagt habe, die Aufgabe des Richters, die Schulden mit dem noch übrigen Vermögen so gut wie möglich zu begleichen. Und dann gibt es ein paar Dinge, die natürlich hier zu beachten sind. Nummer eins, der Richter berechnet die Kosten des Unterhaltes für diesen Mahjur. Was braucht er zum Leben? Was braucht er zum Essen? Was braucht er zum Trinken? Und auch diejenigen, für deren Unterhalt er verantwortlich ist, Al-A'ila, sagt man auf Arabisch, all diese Personen muss er versorgen und diese Gelder dürfen nicht angetastet werden. Und dasselbe gehört auch zum, sage ich mal, Grundeigentum. Zum Beispiel, wenn er ein Haus besitzt, in dem er lebt, oder ein Auto hat, das er fährt, das er braucht und so weiter. Das heißt, die Sachen, die man braucht, die dürfen ihm nicht genommen werden. Denn dann wäre der Schaden wiederum zu groß. Ja, es ist ein Schaden, dass manche Leute nicht an ihr Geld kommen. Aber wenn du jemanden obdachlos machst, ist das noch größer. Und Allah sagt, dass wir abwarten sollen, wenn er nichts hat. وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ. Muss halt abwarten, bis es leichter wird. Ja, es gibt keine Möglichkeit hier, einfach ihn dann zum Beispiel seines Heimes zu enteignen. Was ist allerdings, wenn er Sachen besitzt, die wertvoll sind und man könnte eigentlich auch mit günstigerem auskommen, wie zum Beispiel jemand, der Möbel hat, die einem Millionär gebühren, aber durch den Hajr ist er ein Tausender geworden. Dann sagen manche Gelehrten das auch die richtigere Ansicht, dass er das verkaufen muss und mit günstigerem auskommen muss. Und auch wenn er ein teures Auto hat und ein günstigeres würde seine Zwecke ebenfalls erfüllen, dann müsste er es ebenfalls verkaufen und ein günstigeres nehmen und die Differenz auch an die Gläubiger abgeben. Und diese Angelegenheiten sind allgemein. Also was wir sagen, ist allgemein. Weil was ein teures Auto ist und was ein günstiges ist und was durchschnittlicherweise für solch eine Person angemessen ist, das würden in solch einem Fall Fachleute entscheiden. Und deswegen ein Richter würde sich solcher Leute bedienen und solche Leute zu Rate ziehen und nicht Sachen selbst entscheiden, wenn er Allah subhanahu wa ta'ala fürchtet und auch das ein gerechtes Urteil fällen möchte. Wir haben eine Ausnahme, dem, was wir jetzt gerade eben gesagt haben. Denn in dem, was wir gesagt haben, oder was wir gesagt haben, würde ja bedeuten, wir haben drei Gläubige und je nachdem, wie viele Anteile von den Gesamtschulden jeder Gläubiger hat, dementsprechend bekommt er auch von dem, was noch da ist. Okay? Das heißt, wenn einer 1.000 Euro zu bekommen hat und der andere 3.000 zu bekommen hat, dann ist es ein Verhältnis von 1:3. Also kriegt der ein Viertel, der kriegt drei Viertel. Was ist aber, wenn wir konkrete Wertsachen vorfinden, die jemand ihm gegeben hat? Also konkrete Wertsachen, wir unterscheiden zwischen 1.000 Euro, Geld sind immer Zahlungsverpflichtungen, Simba-Sachen. Deswegen ist es dir egal, ob du den 100-Euro-Schein hast oder 250er. Ist der gleiche Wert. Und bei Wertsachen aber, bei konkreten Wertsachen, muss das nicht der Fall sein. Und deswegen unterscheiden wir, weil natürlich auch der Prophet a.s. unterschieden hat, und der Richter schaut, gehört den Gläubigern, weil du leistest ja nicht immer nur Geld, kann ja sein, dass ein Auto geliehen hat. Ja? Also wenn du drei Gläubiger hast, der eine hat 1.000 Euro geliehen, der hat 5.000 Euro geliehen, der dritte hat sein Auto geliehen. Okay? Der erste und der zweite, sie haben eine Zahlungsverpflichtung zu erhalten. Simba. Aber der dritte hat sein Auto hergeliehen, der will genau sein Auto wieder haben. Richtig? Und deswegen, das ist was anderes, ob wir was Konkretes haben oder was Inkonkretes haben. Und dazu schauen wir uns einen Hadith an, und zwar Abu Bakr ibn Abdurrahman ibn al-Harith ibn Hisham radiallahu anhu berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, wer immer etwas verkauft und derjenige, der es gekauft hat, mittellos wird, wobei derjenige, der verkauft hat, noch kein Geld bekommen hat, so hat er das Erstanrecht auf die Ware, wenn er genau diese vorfindet. Noch einmal, wer immer etwas verkauft und derjenige, der es gekauft hat, mittellos wird, A, verkauft an B sein Auto, B bezahlt aber nicht, weil er pleite geworden ist. Wer immer etwas verkauft, A, verkauft etwas an B und B wird mittellos, wobei derjenige, der verkauft hat, noch kein Geld bekommen hat, keine Anzahlung bekommen hat, so hat er das Erstanrecht auf die Ware, auf das Auto, wenn er genau diese oder dieses Auto vorfindet. Ja? Das heißt also, wenn es jetzt zum Hajr käme, dann würden A und B warten müssen. Erst kriegt C, also A hat 1.000 Euro geliehen, B hat 5.000 Euro geliehen, C hat sein Auto verkauft, meinetwegen, oder verliehen, egal. Ja? Bedingung des Propheten war was? Es wurde noch keine Anzahlung gemacht. Okay? Jetzt kommt der Hajr, sein Geld wird eingefroren, aber bevor jetzt diese drei bevor die Wertsachen von dem Mahjur verteilt werden an A, B und C, zuerst hat C das Anrecht auf das Auto. Der kriegt sein Auto, weil das ist eine konkrete Wertsache, die er genauso vorgefunden hat, wie er ihm verkauft hat. Da ist noch nichts mit geschehen. Er kriegt es und danach, von dem, was noch übrig bleibt, dann werden erst die Schulden beglichen, soweit es geht. Das ist der Vorteil der konkreten Wertsache gemäß diesem Hadith. Und dann gibt es einen Anhang an diesem Hadith, der da'if ist, aber ich erwähne ihn trotzdem. Sollte der Käufer gestorben sein, ist der Warenbesitzer wie die anderen Gläubiger. Was das bedeutet, werde ich später erläutern, wenn wir dazu kommen, also heute anscheinend nicht. Sollte aber die Anzahlung schon geflossen sein, sollte er das Auto mittlerweile durch ein anderes ausgetauscht haben, ja, verkauft haben, anderes Auto genommen haben von einer Person Y, dann würden seine Schulden, das heißt die Schulden von C, der das Auto verkauft, genauso behandelt werden wie A und B ebenfalls. Ja? Dann gäbe es da keinen Unterschied. An dieser Stelle machen wir einen Stopp und beim nächsten Mal werden wir inshallah ta'ala uns anschauen, wenn diese konkrete Wertsache jetzt seinen Wert verliert. Ja, weil es kann sein, dass jetzt die Wertsache, das Auto immer noch genauso wertvoll war, wie er es verkauft, weil es eben am nächsten Tag gleich geschehen ist oder am gleichen Tag die Entmündigung. Oder der Wert ist gesunken oder sogar der Wert ist gestiegen. Also all diese drei Möglichkeiten wollen wir uns anschauen. Und was ist, wenn der Muflis mittlerweile verstorben ist? Wie gehen wir dann mit den Schulden um? Besonders die Schulden, die noch nicht fällig waren. Werden sie mit dem Tod fällig oder werden sie nicht mit dem Tod fällig? Alles das, inshallah ta'ala, schauen wir uns beim nächsten Mal an. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira.